Kundgabe 5632. Empfangen durch Beata Dudde am 21.03.1953. Hingabe des Willens an Gott. Bringet euch selbst dem Herrn zum Opfer dar. Gebet euch ihm willenlos in die Hände. Wollet, dass sein Wille auch der eure ist, dass ihr keinerlei Widerstand mehr in euch empfindet, dass ihr gänzlich ihm ergeben seid. Diese völlige Hingabe des Willens an den Willen Gottes garantiert euch rechtes Denken, rechtes Wollen und rechtes Tun. So wie aber der geringste Widerstand in euch ist, weichet ihr auch, wenn auch unmerklich, ab von dem, was Gottes Wille ist, weil eben dieser Widerstand die Basis schafft, wo der Gegner Gottes wirken kann. Es ist nun ein Akt der größten Überwindung, wenn der Mensch seinen eigenen Willen aufgeben und sich ganz dem göttlichen Willen unterordnen soll, der aber stets leichter ausführbar sein wird, je mehr die Liebe im Menschen tätig wird. Denn in der Liebe tätig sein ist schon ein Anschmiegen an die ewige Liebe, ein sich einen mit ihr und also gleichzeitig aufgeben des eigenen Willens. Darum ist ein Mensch, der in der Liebe lebt, nicht mehr Gott widersetzlich. Es zieht ihn zu Gott. Er schenkt sich in Demut dem, der ihn erschaffen hat. Er kennt keine Abwehr, keinen Ungehorsam gegen Gott. Er ist immer nur bemüht, ihm zu Willen zu sein. Er hat dann auch keinen eigenen Willen mehr, weil er von der Liebe Gottes durchdrungen ist, dessen Wille nun in ihm wirket, weil durch die Liebe die geistige Vereinigung stattgefunden hat. Die Liebe also ist das sicherste Gefühl, dass der Mensch im Willen Gottes lebt. Und darum müsstet ihr nur immer darauf bedacht sein, die Liebe zu üben. Was ihr auch tut, immer soll euch Liebe dazu bestimmen. Weich und duldsam soll euer Herz sein. Sanftmütig und von Herzen demütig. Hilfsbereit zu jedem Menschen. Ihr sollet in jedem Menschen euren Nächsten sehen, euren Bruder, weil ihr alle Kinder eines Vaters seid. Ihr sollet keinen Zorn in euch aufsteigen lassen, keine Bitterkeit, sondern wissen, dass alles so an euch herantritt, wie es dienlich ist, zu eurer Wandlung, zu eurer Vollendung. Was böse ist in eurer Umgebung, soll gut werden durch euch. Eure Liebe soll die Waffe sein, die ihr anwendet gegen eure Feinde. Niemals sollet ihr Böses mit Bösem vergelten, sondern Gutes tun denen, die euch nicht wohlwollen. Dann wird eure Bindung mit der ewigen Liebe immer fester. Dann lebet ihr im Willen Gottes. Dann ist sein Wille auch der eure geworden. Dann habt ihr selbst euch Gott zum Opfer dargebracht, indem ihr freiwillig euren Widerstand aufgabet und ihn als euren Herrn anerkennt, als euren Gott und Vater von Ewigkeit, dem ihr euch nun ganz zu eigen gebet. Amen.